HR2 Kultur. Archivschätze. Hier ist Christiane Kreiner. Auf zu neuen Ufern. Auch in den Archivschätzen bewegen wir uns heute zu neuen Ufern mit Thomas Mann. Er kam 1949 nach seiner Vertreibung durch die Nationalsozialisten zum ersten Mal wieder nach Deutschland, nach Frankfurt in die Paulskirche. Hier wurde ihm der Goethe-Preis verliehen. In seiner berühmten Dankesrede sprach Thomas Mann über seine Zeit und seine Erfahrungen im amerikanischen Exil. Der Hessische Rundfunk hat damals die Rede und den Festakt live übertragen. Hören Sie jetzt Thomas Mann am 25. Juli 1949. Hochgeehrte Gäste, meine Damen und Herren, ich glaube, Sie würden es mit mir als unnatürlich empfinden, wenn ich nach so freundlicher, so geistvoller und ehrenvoller Einführung nun einfach, als handelte es sich um nichts anderes, einen der obligaten Goethe-Vorträge beginne, wie sie in diesen Tagen, diesem ganzen Jahr überall in der Welt gehalten werden. Das habe ich drüben in meiner neuen Heimat, dann in England, in Schweden und in der Schweiz getan. Aber heute und hier, in dieser seltsamen Lebensstunde voller beklommener Traumhaftigkeit, kann ich es nicht. Zu viel des Persönlichen und des mehr als Persönlichen auch wieder drängt sich vor den historisch festlichen Gegenstand und verlangt zuerst nach dem Wort, dem die Zeit überbrückenden, dass das Einst mit dem Jetzt verbinden, der Entfremdung wehren, die Verschiedenartigkeit der Erlebnisweisen versöhnen möchte. Wie mir zumute ist beim Wiedersehen mit dem altvertraut Vergangenen, das mir nach 16 von Geschehen überfüllten Jahren wieder Gegenwart und Wirklichkeit wird, ich versuche gar nicht, es Ihnen anzudeuten. Die Erschütterung wird mir zuteil, die vor mir andere Emigranten beim Wiederbetreten des heimatlichen Bodens erfuhren und die ihnen im Bilde von den Gesichtern abzulesen war. Ich sehe Arturo Toscanini, bevor er in der Scala zum ersten Mal wieder den Taktstock hebt, dastehen, den Blick nach innen gerichtet, in bleicher Benommenheit. Ich sehe Fritz von Unruh, den Dramatiker und Pathetiker, als Redner bei der Paulskirchengedenkfeier im Kampf mit einer anwandelnden Ohnmacht sich hier an das Pult klammern. Ich glaube, er musste hinausgestützt werden und sich niederlegen, bevor er fortfahren konnte. Nun, ich hoffe, auf den Beinen zu bleiben bei meiner kleinen Allokation. Meine vielberufene Nüchternheit wird mir dazu verhelfen, oder sagen wir, die Gefasstheit und Gesetztheit des Erzählers, ein episches Phlegma oder auch ein Sinn für Humor, der sich durch langen Aufenthalt in angelsächsischer Lebenssphäre eher noch verstärkt hat. Aber glauben Sie nicht, dass ich darum der erregenden Fantastik und Abenteuerlichkeit der Stunde und der Tragik, die ihr beigemischt ist, weniger zugänglich bin als jene Schicksalsgenossen. Im Fluge ziehen Die Erlebnisse dieser anderthalb Jahrzehnte, in denen ich 60 und 70 wurde, mir durch die Seele. Die Abreise am 11. Februar 33 zu Vorträgen im Ausland. Eine Reise unternommen wie 100 andere, mit leichtem Gepäck, ahnungslos, ohne die leiseste Vorstellung davon, wie das Schicksal es mit dieser Ausfahrt meinte. Es gab keine Heimkehr. Ein Sturz von Ereignissen, die ich Ihnen nicht zu nennen brauche, versperrte mir den Rückweg. Für einige Zeit, wie ich zu glauben versuchte, für lange, für immer, wie ich langsam zu begreifen lernte. Wogegen ich 10 Jahre lang nach meinen Kräften gekämpft, wovor ich in den letzten Jahren mit wachsendem Grauen auf Kosten meiner Ruhe und dessen, was man Popularität nennt, gewarnt hatte, das war durch Gewalt und List in Deutschland zu unumschränkter Macht gelangt. Ein Rausch, mir unheimlich, in tiefster Seele hob das Volk auf und nannte sich nationale Revolution. Der Rausch. Was für ein zweideutig deutsches Wort. Wie mischen sich darin Begeisterung und Entgeistung? Das Höchste mit dem Niedrigsten. Das Glück der Enthemmung, das Elend der Vernunftlosigkeit. Andere Sprachen haben dies Zauberwort gar nicht. Sie setzen dafür ein sehr sachliches und nüchternes, sie sagen Intoxikation, Vergiftung. Vergiftet schien mir Deutschland, nicht erhoben. Wild fremd geworden über Nacht, bot es mir keine Städte und Atemluft mehr. Ich war emigriert, nicht emigriert. Ich war nur auf eine Reise gegangen. Und plötzlich fand ich mich als Emigrant. Es kamen die Monate des Wanderlebens von Land zu Land in tiefer Verstörung, ein Gefühl der Entwurzelung, des Abgeschnittenseins von einer Lebensbasis, die ich für fest und endgültig gehalten, des Verlustes von Herd, Heim und Habe. Die erste Kontaktnahme mit Amerika kam, fast alljährlich wiederholte Reisen dorthin, die Berufung nach Princeton, die Gewöhnung an den neuen, riesigen Horizont, die Sprache, die Lebensluft des weiten Landes, dem Goethe während seiner letzten Lebensjahre so viel erwartungsvolle Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Verbunden und verschränkt aber immer mit der durchaus auch physiologischen Anstrengung des Sich-Umstellens und der Adaption blieb der Wille zum Beharren. Die aktive Treue zur deutschen Sprache, dieser wahren und unverlierbaren Heimat, die ich mit mir ins Exil genommen und aus der kein Machthaber mich vertreiben konnte. Nie ist es mir in den Sinn gekommen, auch als Schriftsteller zu emigrieren und etwa wie mancher es von mir erwartete, ja forderte, eine Arbeit gleich auf Englisch herzustellen, da es ein deutsches Publikum für sie ja doch nicht gab. Die Zweiteilung meines Lebenswerks in eine deutsche und eine englische Hälfte erschien mir als absurd. Im Gegenteil, wurde mir die Fremde, mochte die Zeit sie auch ins Vertraute und Heimatliche verwandeln und herzliche Zugehörigkeitsgefühle in mir großziehen, im Gegenteil wurde mir mein Tun gerade in diesen Jahren mehr und mehr zum bewussten Sprachwerk. zur versuchenden Lust alle Register des herrlichen Orgelwerks unserer Sprache zu ziehen, zu einem Bestreben nach Rekapitulation, zugleich und Vorwärtstreibung deutscher Sprachzustände und Ausdrucksmöglichkeiten deutscher Prosa. Fern von Deutschland, nach der tiefen Zäsur, die das Jahr 1933 bezeichnet, baute sich mir so ein zweites Lebenswerk auf. Das geschah unter beständigen, wilden Ablenkungen von Seiten der Außenwelt, der Zeit und ihres Geschehens. Und schwierig genug war es manchmal, gegen das umdrängende Drama am Epischen festzuhalten und weiter zu wirken. Die unentbehrliche Heiterkeit des künstlerisch Hervorbringenden zu bewahren, trotz dem brennenden Affekt, zu dem ich mir die längste Zeit meines Lebens die Fähigkeit kaum zugetraut und den ich ohne das deutsche Unheil gewiss nie kennengelernt hätte, dem Affekt des Hasses. Ja, meine Zuhörer, ich habe die ruchlosen Verderber Deutschlands und Europas gehasst. Mit unbedingtem und tödlichem Hass, dessen ich mich nicht zu schämen hatte, auf den ich stolz sein durfte. Und eben die Tiefe dieses Hasses mag den Gedanken verzeihlich erscheinen lassen, den ich nicht los wurde, dass, wenn er vom deutschen Bürgertum, vom deutschen Volk wahrhaft und durchgehend geteilt worden wäre, es mit Deutschland nicht hätte zu kommen brauchen, wohin es gekommen ist. Der Krieg, den dieses Regime in sich getragen von Anbeginn, der ihm für jeden, der sehen konnte, von je an der Stirn geschrieben stand, war da. Und wie gewiss mancher von Ihnen hier, habe ich nie an seinem Ausgang gezweifelt. Mehrere meiner Kinder, seltsames Spiel des Schicksals, nahmen in amerikanischer Uniform an ihm teil. Ich selbst nahm an ihm teil mit den vielen Aufrufen über den britischen Sender, deren gefahrvolles Abhören, das weiß ich, in Deutschland nicht selten war. Wer sie aber gehört hat oder wer sie gar im Zusammenhang gelesen hat, wie sie seit längerem schon gedruckt vorliegen, der weiß, dass ich nicht, wie böse Unwissenheit mir vorwirft, aus sicherer Ferne mein Vaterland Deutschland damit beschimpft, verraten und verleugnet habe, sondern dass jeder Schimpf, jedes heiße Wort des Zornes und des Abscheus darin nur den machthabenden Verführern Deutschlands und ihren Untaten galt. Dass sie eingegeben waren von dem Entsetzen vor dem Abgrund, den sie aufrissen zwischen Deutschland und der übrigen Welt. Von dem sicheren Vorwissen, wohin es mit Deutschland kommen müsse, wenn diese Mensch und Menschenart Herr bliebe über das Land. Eingegeben freilich auch von dem Wunsch, den Deutschen, die ähnlich empfanden wie ich, einer bangenden, von Hitlers Falschsiegen erschreckten Welt und im Grunde mir selbst Mut zuzusprechen, uns allen die Versicherung zu geben, dass diese Siege nichts zu bedeuten hätten, dass dieses vor Gott und den Menschen unmögliche Regime nicht bestehen könne, dass ihm trotz Gewalt und Mühe ein schändlicher Untergang unfehlbar vorgezeichnet sei. Und glauben Sie mir, ich habe ergreifende Beweise dafür, Dieser Zuspruch hat vielen, vielen verstörten und leidenden Seelen über die ganze Welt hin Trost und Kraft und Glauben gebracht. Auch in Deutschland, das weiß ich. Und wenn allein in Deutschland daneben der Vorwurf der Preisgabe meines Vaterlandes laut wurde und noch heute laut wird, so erklärt sich das aus dem Konflikt, der so gut der meine wie der gleichfühlender Menschen in Deutschland war, dem Konflikt, dass ja, wie die Dinge lagen, der Untergang des Naziregimes gleichbedeutend war mit der nationalen Katastrophe, dem Sturz, der Erniedrigung und Zerreißung Deutschlands. Man will wahrhaben, ich sei ohne Empfindung gewesen für diesen Konflikt. Ich hätte auch keine Ahnung gehabt von der Gewalt des Terrors, von der Hilflosigkeit eines Volkes vor dem lähmenden, lückenlosen und nicht einmal Märtyrertum zulassenden Unterdrückungssystem des totalitären Staates. Unwissend und erfahrungslos in bequemster Lebenslage hätte ich der Tragödie meines Volkes von Weitem zugesehen und ins Blaue hinein darüber geschwätzt. Er kann sagen, schrieb jemand, frei nach Goethe, er kann sagen, er sei nicht dabei gewesen. Mich doch, meine geehrten Hörer, ich bin dabei gewesen. Wie einer das Schmerzensbuch vom Dr. Faustus gelesen haben und dann noch sagen kann, ich sei nicht dabei gewesen. Ferne und persönliche Sicherheit hätten mich gehindert, stärker und tiefer vielleicht dabei zu sein, als so mancher, der physisch dabei war. Das verstehe, wer mag und kann. Emigrantenliteratur. Aber das Werk eines Emigranten, der mit allem, was ihm an Erlebnisfähigkeit gegeben war, die deutsche Not geteilt hat. Ich weiß, meine Damen und Herren, dass der Emigrant in Deutschland wenig gilt. Er hat noch nie viel gegolten in einem von politischen Abenteuern heimgesuchten Lande. Und es versteht sich wohl, dass diese natürliche Ablehnung eines jeden, der sich lossagte, nicht wenig beitrug zu der Scheu, die mich 4 Jahre lang nach Vollendung des Unheils von Deutschland ferngehalten hat. Und auch sonst mag es Erklärungen geben für diese Scheu. Man zögert, die Grenze eines Landes wieder zu überschreiten, das einem durch lange Jahre ein Alpdruck war, von dessen Fahne, wo sie sich im Ausland zeigte, man mit Grauen den Blick wandte. Und wo wäre man dorthin verschleppt worden, ein elender Tod einem sicher gewesen wäre. Dergleichen wirkt nach, es ist nicht so leicht aus dem Blut zu bringen. Die Sorge der Entfremdung, der Gedanke an die Verschiedenartigkeit der Erlebnisweise, des Lebensstandpunktes, die Furcht, dass man nicht mehr dieselbe Sprache spreche, dass die Verständigung schwer geworden sein möchte zwischen euch drinnen und uns draußen, dies alles trägt bei zu der Scheu, die mich fesselte, die mit Unversöhnlichkeit und feindseliger Überheblichkeit und bösen Wünschen so gar nichts zu tun hatte. Oft habe ich mir in diesen Jahren die Verse vorgesagt, mit denen Platon in der Fremde Deutschlands gedachte. Ich lieb's drum in keinem Sinne minder, da stets ich mich in seinem Dienst verzehre, doch wär ich gern das Fernste seiner Kinder. Geschieht's, dass einst den inneren Schatz ich mehre, so bleibt der Fund, wenn längst dahin der Finder ein sicheres Eigentum der deutschen Ehre. Der deutschen Ehre, meine Damen und Herren, ist in langen Jahren nicht viel Zuträgliches geschehen. Verglichen damit ist selbst das, was ich draußen hervorbringen konnte, beinahe viel. Und wenn die Welt sich seiner annahm, es war doch unverwechselbar, unübersetzbar deutsch. Und es war niedergelegt zu den Füßen des Volkes, in dessen Sprache es geschrieben war. Das hat mancher Deutsche gefühlt. Das fühlten offenbar auch die Männer, die mir die hohe Ehre der Zuerteilung des auf Goethes Namen getauften Preises in diesem besonderen festlichen Jahr erwiesen. Ich bin hier, um meinen tief gefühlten Dank dafür auszusprechen, und ich freue mich sogar des materiellen Teils dieser Ehrung, weil ich ihn nutzen kann, um hier im Lande unverdiente Not, die Bedürftigkeit des Verdienstes in dieser harten Zeit zu lindern. Aber nicht nur zu dieser Danksagung bin ich hier, sondern auch, weil ein untrügliches Gefühl mir sagt, dass der Streit, der in Deutschland geht um mein Werk oder meine Person und dem ich mit Staunen zugesehen habe, an Bedeutung weit hinausreicht über diese gleichgültige Person und über dies eben nur bemühte und gewiss von anderen übertroffene Werk. Die Erbitterung, mit der dieser Streit geführt wird von den Hassern, der Nachdruck, den Freunde in ihre Erwiderung und Abwehr legen, wären sonst unerklärlich. Das ist nicht Literaturkritik mehr. Es ist der Zwist zwischen zwei Vorstellungen, zwei Ideen von Deutschland, eine Auseinandersetzung nur anlässlich meiner über die geistige und moralische Zukunft dieses Landes. Wie sollte es mich nicht über alle persönliche Bescheidenheit hinaus ergreifen, wenn ein in Zürich studierender junger Deutscher mir schreibt: Vergessen Sie nicht bei allem, was Ihnen in Deutschland begegnen möge, dass auch in der jungen Generation und hier vielleicht besonders Kräfte am Werke sind, die ihre höchste Aufgabe darin sehen, den noch abseits Stehenden die Binde eines engen Nationalismus und einer krankhaften Selbstbemitleidung von den Augen zu nehmen. Denn der Weg der Deutschen zu einem echten Europäertum ist mit der Gerechtigkeit und dem Verständnis, dass man einmal in Deutschland ihrer Person und ihrem Werk widerfahren lässt, aufs Engste verknüpft. Noch einmal, wie sollten solche Worte mich nicht erschüttern? Will es denn das Schicksal, dass unsere Existenz symbolisch wird? So haben wir uns diesem Schicksal zu stellen. Nun also, ich stelle mich der Freundschaft dem Hass, den Freunden, um sie nicht im Stich zu lassen, den Feinden, um den Anschein zu meiden, als verberge ich mich vor ihnen. Willkommen oder nicht, ich hätte es als einen Flecken in meinem Leben empfunden, wenn ich dem Genius Goethes nur auswärts gehuldigt und auch dabei Deutschland gemieden hätte. Klar muss ich mir sein darüber, und bei jedem Schritt, den ich hier tue, springt es mir in die Augen, dass die Umstände der Genesung Deutschlands seinem Weg nach Europa weit eher entgegen sind, als dass sie sie begünstigten. Trümmer umgeben mich, welche die nationale Katastrophe sinnfällig zurückgelassen hat. Und ich finde das Land zerrissen und aufgeteilt in Zonen der Siegermächte und verstehe nur zu wohl den patriotischen Gram, die bittere Ungeduld, aus der laut oder leise das Wort Fremdherrschaft bricht. Lassen wir es wahr sein, dass die Herrschaft des Ungeistes, die 12 Jahre lang über Deutschland lag und aus dem dies alles hervorging, schlimmere Fremdherrschaft war. Trotzdem, was nun ist, schmerzt und reizt und lastet doch schwer genug. Und die Sehnsucht, es möchte enden, wäre keinem Volk auf Erden fremd. Eines Tages muss und wird es enden. Mir aber, wie ich hier stehe, gilt es schon heute nicht. Ich kenne keine Zonen. Mein Besuch gilt Deutschland selbst, Deutschland als Ganzem und keinem Besatzungsgebiet. Wer sollte die Einheit Deutschlands gewährleisten und darstellen, wenn nicht ein unabhängiger Schriftsteller, dessen wahre Heimat, wie ich sagte, die freie, von Besatzungen unberührte deutsche Sprache ist? Gewähren Sie, meine Zuhörer, dem Gast aus Kalifornien, diese Repräsentation und lassen Sie ihn den Augenblick unbekümmert vorwegnehmen, den Goethes Faust seinen letzthöchsten nennt, den Augenblick, wo der Mensch, wo auch der Deutsche wieder auf freiem Grund mit freiem Volke steht. Zum Bußprediger fehlt mir alles und alles zum Propheten, der sich in Besitz der Wahrheit weiß, die Zukunft kennt, dem Leben predigend den Weg vorschreibt. Nichts eignet mir von solcher Anmaßung und Wahrheit ist mir von interviewenden Journalisten nicht und nicht von bedürftiger Jugend abzufragen. Ich komme zu Ihnen als ein armer, leidender Mensch, der sich mit den Problemen dieser in Geburtswehen des Neuen, in Umwälzungen und qualvollen Anpassungsnöten liegenden Zeit herumschlägt, wie irgendeiner von Ihnen. Zu meinem verstorbenen Sohn, einem Opfer dieser Krisenzeit auch, sagte ein großer französischer Freund, André Gide: Wann immer junge Leute zu mir kommen, sich bei mir Rat zu holen, fühle ich mich so beschämend inkompetent, so hilflos, so verlegen. Immer fragen sie mich, ob es einen Ausweg gibt aus der gegenwärtigen Krise, ob irgendeine Logik, ein Zweck, ein Sinn ist hinter dem Durcheinander. Aber wer bin ich, ihnen zu antworten? Ich weiß es ja selber nicht. Wenn der so sprechen konnte, sprechen musste, wer bin ich, dass ich es besser wissen sollte? Die Ratlosigkeit, wie das alles sich lösen, ordnen, setzen, wie es ins Gleiche kommen, politisch, sozial, ökonomisch, allgemein geistig, und zwar unter Vermeidung einer Katastrophe und Explosion, die an Gräuelhaftigkeit jede Erfahrung weit überträfe und dabei gar nichts lösen würde? Wie der Mensch wieder dem Segen einer moralischen Autorität gewinnen, zu einem Glauben gelangen könne, der sich nicht als Notaberglaube und kümmerlicher Unterschlupf, als ein bloßes Versteck vor dem fordernden Blick der Sphinx erwiese, diese Ratlosigkeit ist groß und nur die Stumpfheit oder ein zynisches Konjunkturrittertum, das jede Situation kaltblütig für seine persönlichen Zwecke auszubeuten weiß, leiden nicht unter ihr. Ich bekenne offen, wenn ich die Zuflucht der Fantasie wäre, wenn sie nicht wären, die immer wieder nach jedem Fertigsein zu neuen Abenteuern und erregenden Versuchen weiter lockenden, sich steigernden, zu steigerndem Weitermachen verführenden Spiele und Unterhaltungen des Fabulierens, der Gestaltung, der Kunst. Ich wüsste nicht, wie zu leben, von Rat und guter Lehre für andere ganz zu schweigen. Oft denke ich aber, es hat mit diesen sehr ernsten Scherzen, das ist der Ausdruck, den Goethe für den Faust einmal gebrauchte, es hat mit der Kunst vielleicht eine glücklichere, hilfreichere, lebensdienlichere Bewandtnis als mit allem Ratwissen, Glauben und Lehren. Der dankbare Laie und Genießer des Kunstwerks braucht zu dessen Lob und Preis das Wort schön. Aber der Künstler, der Mann vom Bau, sagt gar nicht schön. Er sagt gut. Er bevorzugt dies Wort, weil das fachlich Lobenswerte, das technisch Gekonnte sich besser und nüchterner darin ausdrückt. Aber damit hat es nicht sein Bewenden. Tatsächlich schwebt alle Kunst in der Doppeldeutigkeit dieses Wortes gut, indem das Ästhetische und Moralische sich treffen, vermischen, ununterscheidbar werden, dessen Sinn übers bloß Ästhetische hinausreicht ins überhaupt Zustimmungswürdige und hinauf bis zur höchsten gebietenden Idee der Vollendung. Vollendung. Was für ein Gedanke. Der Kunst, dem Künstler, steht er am nächsten. Immer vollendet er. Immer von Werk zu Werk lässt er sich weiter locken und zum Leben verführen von der Sehnsucht nach Vollendung. Diesem Trieb, von dem nicht ganz klar ist, ob er eigentlich dem objektiven Werk oder der Person, der eigenen Rettung und Rechtfertigung der Selbstvollendung gilt. Es ist der Trieb zum Guten im absoluten und schon symbolischen Sinn dieses Wortes, der den Künstler beherrscht und dem er in ernstem Spiele gehorcht, einem symbolischen Spiel. Alle Kunst ist symbolisch. Ist es Kraft des Doppelsinns dieses Triebes? Und wenn sie auch die Beredsamkeit zu einem ihrer Mittel macht, ihr eignet doch das schweigende Sein des Symbols, des Zeichens, des Bildes, in dem man, dass man vieles hinein und aus dem man vieles herauslesen kann und das doch nicht verwirrt, sondern durch Anschauung befriedigt und den Sinn für das Gute belebt. Der wunderbare Mensch, den vor 200 Jahren ein junges deutsches Weib zur Welt gebar und dessen leuchtender Lebensbogen nicht nur am deutschen Himmel steht, sondern überall auf Erden staunendes Schauen auf sich zieht, Goethe. Was, so könnte man fragen, lehrt und rät uns sein Werk. Was hat es je gelehrt und verkündigt? Nichts und alles. Wie die Natur, wie eines Götterbildes stilles, von keinem Streit berührtes, auf allen Streit ironisch herabblickendes Sein. Preis dem 18. Jahrhundert, das den großen Mann deutscher Nation, den Übermenschen, dies eine Mal in höchster, weltgewinnender Liebenswürdigkeit hervorbrachte, als Dichter und Weisen, als Lebensfreund, Friedensheld, als Gesegneten der Natur und des Geistes, als Liebling der Menschheit. Den Zeitgenossen schon, vielen von ihnen, einigen, Einzelnen, war diese gewaltige Persönlichkeit ein Licht und eine Beglückung. Andere, und nicht immer die Schlechtesten, haben auch an ihm gelitten, an dem Egoismus, nach dem sein von göttlicher Kühle umflossenes Leben zuweilen aussieht. Denn die Pyramide seines Daseins so hoch wie möglich zu spitzen, war all sein Betreiben, um den Auf- und Ausbau einer umfassenden persönlichen Kultur war es ihm zuerst und zuletzt zu tun und daran alles Störende, Beeinträchtigende, Beirrende abzuwehren von seiner Individualität, deren Einzigartigkeit er wohl zu schätzen wusste, wendete er seine ganze Lebenskunst. Zu dieser Abwehr, dieser Nichtzulassung und instinktiven Selbstbewahrung, diesem sich immer zurückziehen, zurücknehmen, gehört die Entsagung auch, die er in der Liebe übte. Denn das Element absoluter Hingegebenheit und Selbstvergessenheit war seiner Individualität nicht gegeben. Und selbst ein innigster Bewunderer unter den Zeitgenossen, Karl Gustav Carus, spricht hier von einem Mangel, der ihn freilich des Verzichtes fähig gemacht habe, uns aber doch, so notwendig er seiner Größe gewesen sei, immer ein herbes Gefühl zurücklasse. Ein herbes Gefühl. Wo ist die Größe, die es mäßig mittlerem Menschentum nicht einflößte? In seiner Iphigenie, die er selbst verteufelt human genannt hat und die wirklich ein Gedicht von reinster Humanität und solcher Schönheit der Form ist, dass jedem für Kunstempfänglichen, der Deutsch versteht, die Tränen dabei in die Augen treten, sagt er einmal, denn es erzeugt nicht gleich ein Haus den Halbgott, noch das Ungeheuer. Erst eine Reihe böser oder guter bringt endlich das Entsetzen, bringt die Freude der Welt hervor. Den Halbgott und das Ungeheuer, will sagen, den Unmenschen. Er denkt das zusammen. Er nimmt das eine ins andere auf und weiß, dass es ohne einiges Entsetzen in der Freude, ohne das Ungeheuer im Halbgott nicht abgeht. Etwas Ungeheuerliches oder Nicht-Geheures, die Atmosphäre großer Einsamkeit, einer duldsamen, gnädigen, fast alles gelten lassenden und fast alles verachtenden Einsamkeit ist auch um ihn, den allzu überragenden, und der Sterbliche nahte sich ihm oft wohl mit zitternden Knien. Dieser Sterbliche mochte es sich dann angelegen sein lassen, schlicht und bestimmt vor ihm zu sprechen, denn der sehr von oben herabkommende Befehl des Hauses am Weimarer Frauenplan lautete: Wenn ich die Meinung eines anderen anhören soll, so muss sie positiv ausgesprochen werden. Problematisches habe ich in mir selbst genug. Unwahr wie ein Festredner. Das Wort stammt von Strindberg und war an Björnson gerichtet. Wir wollen es nicht noch einmal wahr machen, sondern selbst am hohen Geburtstag um Wahrheit bemüht bleiben und trachten, den Gefeierten in ihrem Licht zu sehen. Wir wollen auch nicht die populäre und schon abgeschmackte Unterscheidung mitmachen zwischen einem bösen und einem guten Deutschland und das erhabene Geburtstagskind als den Repräsentanten des guten Deutschland propagandistisch herausstellen. Großes, großes Deutschtum hat von Gutheit so viel, wie Größe überhaupt davon haben mag. Aber das böse Deutschland ist immer auch in ihm. Und den Helden des Tages sehen wir, glaube ich, in wahrem Licht, wenn wir einen Ausbruch großen Deutschtums, eine Erscheinung deutscher Gewaltigkeit in ihm sehen, allerdings die sublimste, humanisierteste, gebändigtste Abwandlung davon, den olympisch gebildeten Titanen. Es ist ein Wunder. Goethe, dieser jetzt ausgestorbene, nicht mehr vorkommende Familienname, dies Sippenschild, das nachdem viele Gleichgültige es getragen durch den einen späten zu einem Palladium der Menschheit, zum Namen für ganze Welten der Kunst, Weisheit, Bildung, Kultur geworden ist, dieser merkwürdige Name ist selbst schon Symbol und siegelartige Bestätigung der Auffassung, die ich begünstige. Das nordisch-gotische, denn von Goethe kommt er doch wohl. Das Barbarische also ist darin durch den flötenhaften Umlaut ins Musische geläutert. Und Läuterung, Klärung, Ordnung, Formung ist in der Tat der Imperativ, das hohe Geschäft dieses Lebens, das man oft ein Kunstwerk genannt hat und besser noch ein Kunststück nennen sollte. So hat er selbst es gekennzeichnet in dem Spruch, den er sich hätte zur Grabschrift bestellen können. Wohl kamst du durch, so ging es allenfalls. Mach's einer nach und breche nicht den Hals. Was wir von Vorstellungen der Harmonie, von glücklicher Ausgewogenheit und Klassizität mit Goethes Namen verbinden, war nichts leichthin Gegebenes. Es war eine gewaltige Leistung, das Werk von Charakterkräften, durch welche dämonisch gefährliche und möglicherweise zerstörerische Anlagen überwunden, genützt, verklärt, versittlicht wurden, zum Guten und Lebensdienlichen gewendet und gezwungen. Und doch bleibt immer viel dämonisch Dunkles, übermenschlich Unmenschliches, das den bloßen Humanitarier kalt und schreckhaft anweht. In solcher mächtigen Existenz, schon dank der polaren Spannung, in der sie schwebt, dank der ungeheuren Dialektik seiner Natur, in der das Göttliche und das Teuflische, Fausts unendliches Bestreben und der höhnische Nihilismus des Mephistopheles dichterisch auseinandertreten und einander die Wahrheit streitig machen. Wer wollte leugnen, dass der Teufel so gut wie immer verzweifelt Recht hat mit dem, was er sagt? Und wer fühlte nicht, dass seine vernichtenden Worte mindestens ebenso sehr aus der Seele des Dichters kommen wie die des Faust oder Gottes des Herrn? Der hohe Standpunkt, von dem da die Rede ist, ist der des Schauens. Was in der Philosophie die Dialektik ist, das ist beim Dichter das Schauen. Der geöffnete Blick für die Widersprüche, für das Böse im Guten, die Verderbnis der Idee durch ihre Verwirklichung, die fundamentale Tragik des Menschenlebens. Alles reine Schauen ist tragisch. Darum ist Faust eine Tragödie. Ist es besonders dort, wo das Gedicht sich zur sozialen Utopie wendet und Faust nach vielen Abenteuern der Erkenntnis die technisch-soziale, kollektiv verpflichtete Tat, das große Landgewinnungs- und Siedlungswerk, der völkerbreiten Wohngewinn als Gipfel seines Strebens, als seinen höchsten Augenblick, als Rechtfertigung und Erlösung erlebt. Welche bittere Ironie! Die Ironie des Schauens durchsetzt diese prachtvoll gedichteten Szenen. Das gute Werk, das Faust in der besten Meinung, wenn auch mit den unvermeidlich dazugehörigen Mitteln der Gewalt und der Lockung dirigiert, es ist des Teufels. Menschenopfer mussten bluten, nachts erscholl des Jammers Qual. Philemon und Baucis, das gute, im Vergangenen wohnende alte Pärchen, müssen in ihrer Hütte verbrennen, mit ihnen der Fremde, der freie Wanderer. Und als der blinde Faust sich am Geklirr der Spaten ergötzt, die vermeintlich sein Werk fördern, da sind es nicht die Spaten der beigepressten Arbeiter oder des freien Volks auf freiem Grund, sondern die der schlotternden Lemuren, die den Hundertjährigen einbetten wollen. Und Mephistopheles murmelt bissig: Man spricht, wie man mir Nachricht gab, von keinem Graben, doch vom Grab. Tragische Ironie. Aber ist sie etwa die Verhöhnung und Verneinung der Tat, die doch schon für den bibelübersetzenden Faust im Anfang war, als Verdeutschung des Logos? Ist das Schauen des tragischen konservativer Defätismus? Nur Geister, die nicht wollen, dass etwas geschehe, dass irgendetwas sich ändere, können behaupten, nie sei es dem Dichter ernst gewesen mit Fausts höchstem Augenblick, mit seinem Sozialwerk der Menschenbeglückung. Im Gegenteil habe er nur zeigen wollen, dass es des Teufels ist, ein irdisch Partielles, das Soziale, Ökonomische über sich zu stellen und so das Spirituelle im Menschen, das Metaphysische und Religiöse zu verleugnen. Die Bejahung des Sozialen, sagen Sie, kann das Religiöse oder gar das Metaphysische verleugnen. nicht ersetzen. Viva! Sie bestehen mit seltsamem Nachdruck auf dieser Selbstverständlichkeit in einem Augenblick, wo alles Ringen der Menschheit darum geht, sich auf eine höhere Stufe ihrer sozialen Reife zu erheben, wo alles darauf ankommt, die lebensgefährliche, katastrophengeladene Spannung auszugleichen, die sich hergestellt hat zwischen Wahrheit und Wirklichkeit, zwischen dem geistig längst Erreichten und dem, was sich noch Wirklichkeit zu nennen wagt. Und wo in der Sorge um diesen Ausgleich von Religiosität, von Gehorsam gegen den Willen des Weltgeistes ganz sicher mehr ist als in aller spirituellen Frömmelei. Dem Dichter, dessen ganzes Alterswerk voll ist von sozialer Utopie und dessen Ideen und Gesichte in den Wanderjahren so gut wie im Faust weit hinausgehen über das 18. und 19. Jahrhundert bis in unser eigenes Zeitalter, ihm war es von Herzen ernst mit Fausts letztem Abenteuer und seinem höchsten Augenblick, diesem solch ein Gewimmel möchte ich sehen. Auch wenn er die Tragik der Tat durchschaute und die Erlösung seines Heilsuchers der Liebe und Gnade von oben vorbehielt. Nie hätte er sich dazu hergegeben, gegen ein neues, das kommen wollte oder schon da war, überalterte und schon heuchlerisch gewordene Ideale auszuspielen, denn er wusste, dass sich die Welt beständig erneuert und hat sich den Namen eines Konservativen, der nur das Bestehende bewahren wolle, schönstens verbeten, denn vieles, was bestehe, sei gar dumm und schlecht. Und was im Jahre 1800 vernünftig gewesen sei, das könne 1850 sträflicher Unsinn sein. Er hat gerufen, entzieht euch dem verstorbenen Zeug, Lebendiges lasst uns lieben. Und seiner Weisheit letzter Schluss heißt, es gilt im Grunde doch nur vorwärts. Thomas Mann in der Paulskirche am 25. Juli 1949. Sie hörten eine Live-Übertragung vom Hessischen Rundfunk. Wenn Sie sich mit Thomas Mann weiter beschäftigen wollen, in der ARD-Audiothek finden Sie viele Lesungen, Features, Rezensionen, Reportagen und Neuveröffentlichungen über Thomas Mann. Hier in HR2 geht es nun weiter mit unserem Pfingstprogramm Auf zu neuen Ufern. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und ein schönes Pfingstfest.